Huber Verlag, leichte Literatur. Fräulein Else. Arthur Schnitzlers Novelle von Urs Luger neu erzählt. Gelesen von Uta Saratic. Kapitel 1. Brief kommt morgen. Wichtig. Mutter. Gestern hat mir Mama das Telegramm geschickt. Jetzt ist es bald 5 Uhr und ich sitze in meinem Zimmer und warte auf den Brief. Es ist sicher etwas passiert. Etwas Schlimmes. Bin ich jetzt schon hier in San Martino di Castrozza? Ein Glück, dass Tante Emma mich eingeladen hat. Papa und Mama können das nicht. Die haben kein Geld, weil Papa immer Schulden macht. Hier geht es mir gut in Italien, in den Ferien. Es ist so schön hier. Der Wald, das Hotel und der Berg der Cimone. Auch mein Zimmer gefällt mir sehr. Und so viele nette Leute sind da. Tante Emma, Cousin Paul, Sissi. Naja, Sissi ist eigentlich nicht so nett. Paul und Sissi sind die ganze Zeit zusammen. Ich bin sicher, die haben eine Affäre. Sissi hat einen Mann in Wien und ein Kind. Schade, dass Fred nicht da ist. Fred ist in mich verliebt. Er schreibt immer so schöne Briefe. Er will mich heiraten. Aber ich will ihn nicht. Ich weiß gar nicht, wen ich will. Ich glaube, ich will gar keinen Mann. Meine Freundin Bertha sagt immer, Else, ich weiß, was du willst. Du willst einen Filou. Naja, da hat Bertha schon recht. Zum Beispiel dieser junge Mann hier im Hotel, der Römer. Also mit dem. Aber der ist ja gestern abgereist. Schade. Will ich vielleicht Paul? Nein, den will ich auch nicht. Tante Emma hat immer Angst, dass sich Paul in mich verliebt. Sie will nicht, dass er mich heiratet, weil meine Eltern so arm sind. Papa ist der beste Anwalt von Wien, aber wir haben trotzdem kein Geld. Ihr Papa, Fräulein Else, ist ein Genie. Das hat Herr von Dorstey erst gestern wieder gesagt. Papa verdient viel, aber dann verliert er immer alles an der Börse und muss sich Geld von Freunden leihen. Das ist eine Krankheit, sagt Herr von Dorstey. Er kann nicht anders, Fräulein Else. Sie müssen das verstehen. Pff, nichts verstehe ich. Gar nichts. Und Dorstey soll ruhig sein. Das geht den gar nichts an. Dorstey würde ich auch nicht nehmen. Nie. Wenn ich einmal heirate, dann nur einen Filou. Und reich muss er sein. Und dann haben wir ein Haus am Meer und liegen beide nackt am Strand in der Abendsonne. Und Papa und seine Schulden sind weit weg. Ach, ich bin eine schlechte Tochter. In Wien bei Mama und Papa ist etwas Schreckliches passiert und was mache ich? Ich sitze in meinem Hotelzimmer und denke nur über Männer nach. Hat Papa einen Unfall gehabt? Oder mein Bruder Rudi? Muss ich jetzt zurück nach Wien? Ist jemand gestorben? Oh Gott, das ist es. Papa ist tot. Ein Auto hat ihn überfahren. Oder er ist zur Arbeit gegangen und jemand hat ihn auf der Straße umgebracht, weil er so ein guter Anwalt ist. Weil alle anderen Anwälte ihn hassen, weil er der beste Anwalt von Wien ist, der beste von ganz Österreich. Ach, das ist Unsinn. Niemand bringt Papa um, auch wenn er der beste Anwalt auf der ganzen Welt ist.